Schnee glänzt weiß auf den Bergen heut Nacht, keine Spuren sind zu sehen. Ein einsames Königreich und ich bin die Königin. Der Wind, er heult so wie der Sturm ganz tief in mir. Nicht zu kontrollieren, ich hab es versucht. Lass sie nicht rein, lass sie nicht sehen, wie du bist, nein, das darf niemals geschehen. Du darfst nichts fühlen, zeig ihnen nicht dein wahres Ich. Ich lass los, lass jetzt los, die Kraft, sie ist grenzenlos. Ich lass los, lass jetzt los und ich schlag die Türen zu. Es ist Zeit, nun bin ich bereit. Und ein Sturm zieht auf, die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Es ist schon eigenartig, wie klein jetzt alles scheint. Und die Ängste, die in mir waren, kommen nicht mehr an mich ran. Was ich wohl alles machen kann, die Kraft in mir treibt mich voran. Was hinter mir liegt, ist vorbei, endlich frei. Ich lass los, lass jetzt los, nun bin jetzt los, doch trennen sie dir nicht. Hier bin ich und bleibe hier. Und ein Sturm zieht auf. Ich spüre diese Kraft, sie geht.